Good morning, bon dia, guten Morgen, hi. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, hallo. Ja, today we are multilingual. Heute sind wir mehrsprachig. So the Apostle Paul, he had a beautiful heart and yet he was not afraid to teach the truth. Der Apostel Paulus hatte ein wundervolles Herz und hatte dennoch keine Angst, die Wahrheit zu lehren. In fact, he wasn't even hinting that. Genau genommen hat er das nicht einmal angedeutet. Look, he says, actually, I'd rather die than to have anyone rob me of this joyous reason for boasting. Er sagt, ich würde wirklich lieber sterben, als dass mich jemand um diesen freudigen Grund zum Rühmen bringt. Now, these are strong words. Das sind starke Worte. He would rather die. Er würde lieber sterben. But then again, Paul wanted to die anyhow and be with Jesus, so it wasn't such a hard thing for him to do. Aber andererseits wollte Paulus sowieso sterben und bei Jesus sein. Deshalb wäre es für ihn nicht so schlimm gewesen. But in the original Greek, it actually literally says that he would rather die Es heißt im griechischen Original wörtlich, er würde lieber sterben, than to be robbed of this joyous boasting, which was what? als dieser freudigen Prahlerei beraubt zu werden, die da wäre. His boasting was that he did not make use of the right that he had been receiving by God. Er rühmte sich, dass er keinen Gebrauch von dem Recht gemacht hatte, das er von Gott erhalten hat. Look at verse 16. Schau Vers 16. For you see, even though I proclaim the good news, I can't take the credit for my labors. Denn ihr seht, obwohl ich die frohe Botschaft verkünde, kann ich die Lorbeeren für meine Arbeit nicht einheimsen. Do you know, verse 16 and verse 17 has gripped me when I was in my teenage years. Vers 16 und Vers 17 haben mich in meinen Teenagerjahren ergriffen. I remember when I realized that God actually really called me to serve him. Ich erinnere mich, als ich erkannte, dass Gott mich wirklich berufen hat, ihm zu dienen. My goodness, these two verses have gripped my heart. Meine Güte, diese beiden Verse haben mein Herz so ergriffen. So Paul is saying, I am proclaiming the good news, but I can't take any credit for my labors. And remember, he's supposed to get paid for it. Paulus sagt, ich verkünde die gute Nachricht, aber ich kann keine Lorbeeren für meine Arbeit einheimsen. Und denkt daran, dass er dafür hätte bezahlt werden sollen. Paul says, I'm compelled to fulfill my duty by completing this work. Paulus sagt, denn ich bin dazu angehalten, meine Pflicht zu erfüllen, indem ich dieses Werk vollende. Didn't Paul tell us that it was the love of Christ that compelled him to preach the gospel? Sagt Paulus nicht, dass es die Liebe Christi war, die ihn dazu trieb, das Evangelium zu predigen? So whether he got money for it or whether he didn't get any money for it, it made no difference. Ob er dafür Geld bekam oder nicht, machte also keinen Unterschied. In that sense, you could almost say Paul was a driven man. In diesem Sinne könnte man fast sagen, Paulus war ein getriebener Mann. You know, look what he says. He said it would be agony to me if I did not constantly preach the gospel. Schau mal, was er sagt. Es wäre eine Qual für mich, wenn ich nicht ständig das Evangelium verkünden würde. Now, the burden for the lost and the clear understanding of his calling from God, die Last für die Verlorenen und das klare Verständnis für seine Berufung von Gott, it was so strong in the Apostle Paul, waren beim Apostel Paulus so stark, that he was compelled to constantly do it, whether he had money or no money. Dass er unablässig dazu angetrieben wurde, egal ob er Geld hatte oder nicht. This is why he would much rather work another job, work hard to provide for him and his fellow ministers. Deshalb nahm er lieber einen anderen Job an und arbeitete hart, um für sich und seine Mitdiener zu sorgen, than to not preach the gospel. Als nicht das Evangelium zu predigen. Where are the servants of God that have that kind of inner urge? Wo sind die Diener Gottes, die einen solchen inneren Drang haben? Where are the Christian ministers that have that same kind of sensation? Wo sind die christlichen Diener, die das gleiche Empfinden haben? I am driven by something compelling me on the inside. That's why I have to do what I'm doing. Ich werde von etwas angetrieben, das mich innerlich drängt und mich dazu bringt, das zu tun, was ich tue. Now suddenly the picture changes. Plötzlich ändert sich das Bild. Because if we have that kind of driving inside of us, denn wenn du diese Art von Antrieb in dir hast, I guarantee you we will find a way to do what we know God wants us to do. Dann garantiere ich dir, dass du einen Weg finden wirst, das zu tun, von dem du weißt, dass Gott es von dir will. We will find a way to be supported, a way to live, a way somehow to do what we need to do. Du wirst einen Weg finden, um unterstützt zu werden, einen Weg zu leben, einen Weg, um irgendwie das zu tun, was du tun musst. So Paul, when he said, you know, I don't want to give up that pride of not taking what is my right. Als Paulus sagte, ich will den Stolz nicht aufgeben, mir nicht zu nehmen, was mir zusteht. You have to stand, what stood behind it was an inner urge. Muss man sagen, dass dahinter ein innerer Drang stand. Do you know, when I was actually 8 years old when I first remember that God called me to serve him. Ich erinnere mich, dass Gott mich mit 8 Jahren zum ersten Mal berufen hat, ihm zu dienen. And then with 16 I started to preach out on the streets. Mit 16 fing ich an, auf der Straße zu predigen. And then when I was 19 I was already employed by the church. Mit 19 war ich bereits bei einer Gemeinde angestellt. And you know, when I look back in my life, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, God's been very gracious and very kind to me. War Gott sehr gnädig und sehr freundlich zu mir. Because when I was young, I really cried out to the Lord. I was really desperate. Denn als ich jung war, habe ich wirklich zu Gott geschrien. Ich war wirklich verzweifelt. And here's what I said. Ich sagte Folgendes. Lord, please never let me come to a place where I'm just another professional minister. Herr, bitte lass mich nie an den Punkt kommen, dass ich nur noch ein Berufsgeistlicher bin. Do you know how many people I've seen in my life? Ich habe in meinem Leben so viele Menschen gesehen. They start out with a passion, a fire. Die mit einer Leidenschaft, einem Feuer angefangen haben. And then it turns into just a job. Und dann wurde es nur noch ein Job daraus. You know, and I remember I said, Jesus, I would rather die or be taken out of the ministry than become a professional minister. Ich erinnere mich, wie ich sagte, Jesus, ich würde lieber sterben oder aus dem Dienst entlassen werden, als ein berufsmäßiger Diener zu werden. And I look back and I'm so thankful to God. Ich schaue zurück und bin Gott so dankbar. That today at my 60s I still carry the fire and the burden and the desperation to share the goodness of God. Dass ich heute in meinen 60ern immer noch das Feuer, die Last und die Sehnsucht in mir trage, die Güte Gottes zu teilen. And this is something that is very easy to lose. Das ist etwas, das man sehr leicht verlieren kann. Paul said, Paulus sagt, that he would be literally in agony if he wouldn't constantly share the gospel. Dass er buchstäblich in Qualen versinken würde, wenn er nicht ständig das Evangelium weitergeben würde. So let me ask you something. Ich will dich etwas fragen. Did God give you something that you had fire for and passion for and now you lost it? Hat Gott dir etwas gegeben, wofür du Feuer und Leidenschaft hattest und nun hast du es verloren? Did you serve him with the fire burning in you and today, well, you're just doing what you have to do? Hast du ihm mit deinem feurigen Herzen gedient und heute tust du nur noch, was du tun musst? Ask Jesus to bring you back to the original fire. Bitte Jesus, dich zu diesem ursprünglichen Feuer zurückzubringen. And then make some right decisions. Und treffe dann die richtigen Entscheidungen. See you tomorrow. Bis morgen.